Augen, braunes Haar. Heute seh ich dich endlich wieder. Denn du bist im Playboy drin und da schau ich jetzt drüber. 180 Grad so heiß, du machst mich völlig high. Prinzessin, was soll dieser Scheiß? Sag dem Michael goodbye. Dass du zu jung bist, egal. Dass du auf Geld stehst, egal. Selbst wenn du fremd gehst, egal. Man kann zwentern, wie man will. Ich will eine Nacht. Dann nehm ich eben Nina. Das ist mir sowas von egal. Egal, egal.